Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. Happy people. We'll be right back.

Opus sur Galaxy. Thank you. 19h sur Galaxy. We'll be right back. 2 sur Galaxy. What's a guy like you do with a big house like this anyhow? I love to party. Furzenegger sein, Mann. Jeder hat mal eine Furze geleckt. Ja? Ich bin aber kein chronischer Furzenegger. Ich pick richtig gerne. Schön die alte weghauen. Bam, bam, Stegen muss gehen. Der Arsch muss klatschen. Die Eier müssen schön runter an die Furze dran klatschen, Alter. Da werden sie schaffen. Da werden sie schön nass. Und wenn sie dann ejakulieren, schön spritzen. Klatsch, klatsch. Da kommt die Soße richtig raus. Und da musst du da richtig reinhämmern. Die geile Sau, da musst du rein. Bam, bam, bam. Das muss schlügen, du musst ficken, wenn ich meine. Immer weiter als meine, die geile Sau. Und dann immer weiter Erde, dann tun sie ejakulieren. Die Fotzen. Oh, so ein Gast muss ich noch nie. Oh. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Aber wenn sie dann schön auf der Fotze purzen, so. Oh, oh, das ist mir aber peinlich. Aber den Schwanz in den Mund zu nehmen, ist zu neien. Das ist denen nicht peinlich. Schön abschlucken, die Fotzen, ne? Oh, das ist mir so schlecht, schmeckt das doch gar nicht. Ja, ja, so sind die abgefuckten Fotzen. Und da wollen die mir, was ich soll, asozial sein, weil ich das erzähle. Es ist doch die Wahrheit. Die lassen sich doch aufbiegen, wenn ihre Tage an die Uhr. Die lassen sich sehen. Uah, da kriegst du voll die Breschreiz. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam Galaxy. We'll be right back. sur Galaxy. fête des associations ce samedi 3 et dimanche 4 février, salle Roger, Saint-Langros, Waterloo.